Die Campus Radio Kiel WG. Heute putzen. So, jetzt dann noch hier. Oh, boah, ist es hier hell in der Küche. Hab was, die Schatz. Nachher bist du noch richtig knackig braun. Naja, wenn denn auch einer mal die Fenster sauber macht. Soll ich dir dabei helfen? Nee, das war das Letzte. Aber danke fürs Angebot. Möchtest du einen kleinen Keks? Oh ja, danke. Hey, ich möchte auch einen Keks. So, dann würde ich heute wohl noch den Abwasch machen müssen und eine Waschmaschine. Ich kann doch sonst auch die Waschmaschine machen. Du willst doch wohl nicht etwa wieder meine Höschen stibitzen? Waschmaschine? Na, wenn du magst. Noch ein Keks? Oh ja. Hängst du die Wäsche dann auch nachher auf, wie ich dir das gezeigt habe? Ja, okay. Du Basti, kannst du Kekse eigentlich mit dem Mund fangen? Naja, ich kann's ja mal probieren. Hep! Sag mal, Kathi? Ja? Ich hab da neulich etwas in der Vorlesung von einem Pavlov gehört. Kenn ich nicht. Doch, der hat irgendwie so Hunde mit Belohnung. Ich glaube, ich mach die Wäsche doch selbst. Nun sind wir ja wieder alleine, mein Süßer. Was machen wir denn jetzt Schönes? Weiß ich auch nicht. Ach, Bastilein, du bist so herrlich einfach.